Kapitel 3 Korrespondenz und Telefondienst. Telefonische Zimmerreservierungen beantworten. A1 Sie hören ein Telefongespräch. Wie beginnt die Rezeptionistin das Gespräch? Wie beendet sie es? Hotel Astoria, Reservierung? Guten Tag. Haben Sie über Ostern noch ein Zimmer frei? Es ist alles belegt. Ich bedaure. Das ist aber schade. Auf Wiederhören. Wiederhören.